downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 24. Wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos bekommt ihr unter facebook.com/basketmagazin und basket.de. Großer Podcast heute. Geil. Einiges los. Wir haben einen kleinen Mailbag, wie immer, jetzt vorbereitet. Ihr habt uns kurzfristig und fleißig einiges an Fragen gestellt. Sowohl spezifisch zu unserem adoptierten Team, den Charlotte Hornets, als dann auch allgemeine Fragen. Ja, genau. Zu den Trades wolltet ihr was wissen, zu den Verletzungen. Eigentlich quer durch die Bank. Und wir gucken so, dass wir im Laufe des Pods, immer wenn es gerade thematisch passt, da wir unsere Standardrubriken wie immer haben, den Stinker, den Freak, Who's Hot, Who's Not und so weiter dabei haben, dass wir so die ein oder andere Frage mit dazu tun. Genau, starten werden wir aber mit den ja eigentlich stärksten Neuigkeiten, nämlich dass sich jetzt der gesamte Starting Backcourt der Chicago Bulls verletzt hat und im Lazarett befindet, sprichwörtlich. Jimmy Butler hat sich verletzt, der All-Star und Shooting Guard der Chicago Bulls, hat sich seinen Ellbogen hyperextended im Spiel gegen die Clippers, als DeAndre Jordan einen wirklich steinharten Block gestellt hat. Das hat man auch recht schnell sehen können. Ich habe die Partie gesehen, dass da ein bisschen mehr passiert ist, und für die Bulls heißt das natürlich jetzt vielerlei. Wir müssen uns erstmal fragen, in den 3 bis 4 Wochen, die er ausfällt, meinst du, dass die Bulls slippen werden? Hat nämlich auch Philipp Schmalz über Facebook gefragt. Mhm. Ich habe gerade schon vor dem Pod zu dir gesagt, eigentlich freut es mich ein bisschen für Jimmy Butler, damit er von Tipps nicht so gequält wird und weiter über 40 Minuten spielen muss. Jetzt kann er ein bisschen auf der Couch liegen und seinen Ellbogen auskurieren, aber zurück zu den Bulls. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie tief fallen werden, weil wir haben das gestern Nacht gesehen, da haben sie direkt gewonnen ohne die beiden. Das, was dahinter kommt, Cleveland mal ausgenommen, ich denke, Cleveland wird Chicago wohl noch überholen, aber das, was dann dahinter kommt, nicht so stark ist oder nicht so eine gute, in so guter Form ist, als dass sie die Bulls dann doch noch richtig ärgern würden. Ich denke mal, gleich sprechen wir noch über die Teams, die nicht so heiß sind, und da lassen sich durchaus Washington oder Milwaukee bei nennen, die dann in unmittelbarer Nähe von den Chicago Bulls sind. Alles, was dahinter kommt, Miami, Brooklyn, Charlotte, Indiana, die noch um den 8. Platz kämpfen oder um den 7., die werden auch nichts mit dem Rennen um die ersten 4 zu tun haben. Deswegen denke ich, kommt es für Chicago, wenn es zu einem Zeitpunkt kommen musste, dann zu einem ganz guten Zeitpunkt, weil sie ihren Platz dennoch halten werden. Absolut, du sagst es, in Washington und Milwaukee hast du 2 Teams, die außerhalb der ersten 4 Plätze und damit der Homecourt Advantage im Osten stehen, die mittlerweile ein bisschen weiter weg sind. Gestern Nacht das wirklich wichtige Spiel gegen die Wizards, das gewonnen werden konnte, und demnach kann da, wie du schon gesagt hast, nicht wirklich viel anbrennen. Also und bis auf Cleveland, ja, genau. Also es kommt dann auf die Standings an, und natürlich in ein paar Wochen werden wir auch mal darüber sprechen, okay, welche Matchups sollten die Teams vielleicht anvisieren, dass es mittlerweile jetzt nicht mehr darum geht, okay, wer wird Zweiter oder Dritter, sondern das sieht man dann gerade auch im Westen, dass man da ein bisschen schauen muss, okay, welches Team, welcher potenzielle Gegner in der ersten Runde liegt uns am besten. Aber das sind dann eigentlich Sachen, mit denen man sich erst wirklich zum Ende der Saison hin beschäftigen muss. Und ich hoffe einfach, dass jetzt ein paar Spieler, die sonst im Schatten standen und unter Thibs nicht wirklich viel Spielzeit bekommen haben, Doug McDermott, der Rookie zum Beispiel, der jetzt fit ist auch, oder Tony Snell, dass die sich jetzt zeigen können und müssen. Nikola Mirotic hat das in den letzten beiden Spielen schon erstaunlicherweise gut gemacht, wo er dann wirklich mit Gasol oder nach Gasol die 2. Option war offensiv und 2 gute Spiele abgeliefert hat. Glaube ich, dass sie ihre Mentalität den restlichen Kader dazu nutzen können, die Position ungefähr zu halten. Glaube ich auch, die Rose-Verletzung, die wir letzte Woche besprochen haben, war ja jetzt zum Glück doch nicht so schlimm, wie erst befürchtet. Also es ist keine Season-Ending Injury, er wird wohl in 4 Wochen beziehungsweise bis zu 6 Wochen dann wiederkommen können. Das wäre so 1-2 Wochen, bevor die Playoffs losgehen. Wäre vielleicht noch ein bisschen Zeit, nochmal Courtluft zu schnuppern und dann hätten sie ihren Backcourt auch wieder zurück. In dem Zuge vielleicht noch ganz kurz, das Atlanta ist das erste Team, das es in die Playoffs geschafft hat. Die sind da nicht mehr wegzukriegen. Und ich denke, da ist auch der erste Platz wahrscheinlich safe. Ja, ist immer ganz witzig, wenn man irgendwie die Standings aufruft bei NBA.com. Steht jetzt hinter Atlanta als erstes Team so ein kleines X. Und das wird dann im Laufe der Saison sich natürlich noch vermehren. Gerade im Westen wird das rechnerisch, weil da der Abstand zu den Nicht-Playoffs-Plätzen ein bisschen größer wird, schon schneller passieren als im Osten, wo noch einige Teams um den Einzug unter die ersten 8 kämpfen. Jo. Aber da merkt man schon, dass der Höhepunkt der Saison bald naht und man sich dann auch wirklich wieder die Nächte um die Ohren schlagen wird. Der zweite Höhepunkt dieser Woche war ein bisschen weniger rühmlich. Da habe ich nämlich ein Altbier gewonnen, das du mir jetzt schuldest, mit einer Wette. Nämlich wurde der Coach der Denver Nuggets gefeuert. Was sagst du dazu? Vielleicht erstmal deine Einschätzung. 2 Fragen von mir. Hättest du das auch antizipiert, muss ich ja jetzt sagen, weil ich es vor der Saison ein bisschen überlegt habe, dass das schon nicht der beste Fit ist. Who's to blame? Woran lag's? Ja. Ich glaube, das Front Office hat letzte Saison schon drüber nachgedacht, aber da war die Verletzungsmisere zu stark, dass man ihm jetzt nochmal eine Chance gegeben hat. Dass das Team sich im Rebuild befindet, beziehungsweise dass sie einiges an ihrem Team generell verändern wollen, hat man in der Trade-Deadline gesehen, wo quasi jeder Spieler von Denver, auch wenn es nicht dazu gekommen ist, aber jeder Spieler angeboten worden ist, ne? Inklusive Ty Lawson oder so Eckpfeilern, die sie im Team haben. Dann das ganze Trara, was immer um Kenneth Faried war, der ja Teil deiner Wette war, also entweder Faried oder Shaw werden das Team im Laufe der Saison verlassen. Ja, ich glaube, Brian Shaw hat noch nie so ein gutes Standing gehabt im Front Office. Ob sie jetzt den richtigen Move gemacht haben, weiß ich nicht, denn ich spreche Denver aktuell so ein bisschen das Konzept ab. Viele Teams, die noch schlechter stehen, wie zum Beispiel die 76ers oder die Knicks auch oder die Lakers, die sind jetzt klar ins Tanking übergegangen und wollen den ersten Draftpick haben. Aber Denver hat so, vielleicht noch am Anfang der Saison ein bisschen mit den Playoffs geliebäugelt, dann wurde es aber doch nichts mehr. Dann hat man bei der Trading Deadline versucht, alles umzukrempeln. Jetzt hat man den Coach rausgeworfen. Das ist für mich alles so ein bisschen aktionistisch und ohne großen Plan dahinter. Ja, also es stimmt definitiv, dass die Richtung des Teams nicht unbedingt erkennbar ist. Du hast zwar einige Spieler, die durchaus Talent haben, in Ty Lawson oder auch Wilson Chandler, die aber jetzt nicht mehr die Jüngsten sind, dass man sagt, hey, in 4 Jahren kann das mal unser Franchise-Spieler werden oder, der zweite oder drittbeste Spieler bei einem Contender. Das sind Jungs, die jetzt in ihrer Prime sind, also den Höhepunkt ihrer Karriere eigentlich erreichen oder erreicht haben. Und da musst du entweder angreifen oder eben gucken, wo du hin musst. Ich meine, vielleicht für euch, einige unter euch werden vielleicht jetzt nicht so ganz so regelmäßig NBAs schauen. Die sagen sich, ja gut, aber mein Team soll doch lieber ein paar Spiele gewinnen, als jetzt alle zu verlieren. Es geht ja schließlich auch darum, irgendwie den Fans was zu bieten. Das stimmt, nur in der NBA gibt's halt keinen Abstieg. Und da ist das Schlechteste, was passieren kann, dass du im Niemandsland bist, ohne wirkliche Aussicht zu haben, die Playoffs zu erreichen, aber auch ohne wirklich eine Aussicht auf einen hohen Draftpick. Und da befinden sich die Denver Nuggets jetzt so im Prinzip in den letzten anderthalb Jahren. Und das hat sich gezeigt. Vielleicht von mir noch 1-2 Punkte zu Brian Shaw selber. Er war eigentlich ein sehr gefragter Mann, als er seine Assistenztrainerstelle bei den Lakers abgegeben hat. Er war da langjähriger Assistenztrainer, hat auch Meisterschaften gewonnen, hochdekoriert und konnte sich dann mehr oder minder aussuchen, zu welchem Team er gehen wollte als Head Coach. Und ich glaube, bei ihm passt so ein bisschen, ihn zu vergleichen mit dem Dad, der denkt, er ist cool und macht ein paar Sachen, aber wird dadurch immer peinlicher. Er hat sich nämlich ein paar Sachen erlaubt diese Saison. Man hat gehört, dass er in der Vorbereitung gerappt hat zum Team. Also ist jetzt mein Ernst. Gott. Er hat also irgendwie seine Vorbereitung für das Spiel dann irgendwie als Rap aufgebaut. Er hat eine Fehde gehabt mit Andre Miller und Kenneth Faried. Gerade bei Kenneth Faried war es so, dass das Management ihm einen neuen Vertrag gegeben hat und da sicherlich nicht einer Meinung war mit dem Coach, der ihn wenig hat spielen lassen. Er hat gesagt, dass das Team vormittags nicht mehr trainiert, weil die Jungs ja, ja, stimmt, da, nicht wirklich gut aus dem Bett kommen und sowas. Ja, genau, irgendwie Morning Shootaround, da ist ja eh noch keiner wach und what? Ja, und das sind alles so Sachen, hat man auch gesehen. Das Kurioseste eigentlich, müsste eigentlich unter die Kategorie Things That Make Me Cry fallen. Ihr kennt ja vielleicht vor dem Spiel und auch in den Timeouts gibt es immer so Huddles von den Teams, wo dann irgendwie einer sagt, okay, Championship on 3, 1, 2, 3, Championship. Mhm. Und die haben das genau andersherum gemacht. Die Denver Nuggets, die Spieler, haben 1, 2, 3, 6 Weeks gerufen und 6 Weeks ist der Zeitpunkt, wo die Saison aufhört. Ernsthaft? Ja. Boah. Das ist sogar auf Video dokumentiert worden. Das heißt also, alle Menschen sehen, dass die gar keinen Bock mehr haben. Es sind noch 24 Spiele zu spielen und keiner will mehr weiterspielen. Das ist noch peinlicher als der Huddle von Derek Fisher vor ein paar Wochen, wo er den Jungs gesagt hat, hey, nur habt keine Angst, die ziehen sich doch auch die Hosen an, so wie ihr, und die schnüren sich auch die Basketballschuhe wie ihr, und für die ist der Ring genauso hoch. Aber zu sagen, 6 Weeks und dann können wir endlich alle in Urlaub, das ist ja peinlich. Wir müssen uns mal ein Soundbite überlegen. Peinlich. Das ist wirklich, das ist peinlich. Ja. Also, Brian Shaw ist gefeuert worden. Wir haben uns eben ein bisschen überlegt, wer der mögliche Nachfolger sein könnte. Und es sind insbesondere zwei Namen, die da gehandelt werden. Das ist zum einen Mike D'Antoni oder zum anderen Elvin Gentry. Zwei ehemalige Headcoaches der Phoenix Suns, die man vielleicht auch so ein bisschen als Vorbild dann sieht in Denver. Was meinst du? Run and Gun halt, ne? Also das ist vielleicht auch das Einzige, was du mit Kenneth Faried gut machen kannst. Ich hoffe für die Denver-Fans nicht, dass Mike D'Antoni wird, weil ich von Mike D'Antoni nicht so viel halte. Auch als ehemaliger Knicks-Coach. In Phoenix hat er Erfolg gehabt, weil er das Spielerpersonal genau für sein... Mike D'Antoni hat nur ein System. Und wenn er das nicht spielen kann oder nicht die richtigen Spieler hat, dann ist er verloren. Ja. Und wenn das System jetzt bei Denver klappt, okay, dann wird er wieder gefeiert als 40-50 Siege-Coach oder wie auch immer. Wenn das aber nicht funktioniert mit dem Spielermaterial, dann ist er 0% flexibel, irgendwas anderes spielen zu lassen. Deswegen halte ich ihn für relativ begrenzt und würde mir für Denver im Rebuild wünschen, dass sie nicht auf sein System reinfallen, vielleicht wieder ein oder andere. Ja, die Ceiling wäre dann, dass Danilo Gallinari 10 Dreier pro Spiel wirft, einen neuen Vertrag über 50 Millionen unterschreibt und direkt wieder sein Knie zerstört. Und dann knallt es im Knie wieder, ja. Also ich mag Danilo Gallinari, ich finde ihn cool, aber ich glaube, das wäre wirklich taktisch ein bisschen limitiert. Elvin Gentry, der Lead Assistant, jetzt mittlerweile ist bei den Golden State Warriors, das hatten wir auch erwähnt, dass er einen großen Anteil daran hat, dass das Uhrwerk der besten Mannschaft der Liga so gut funktioniert, dass er eigentlich die beste Wahl wäre. Ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert. Normalerweise, wenn ein möglicher Coach noch unter Vertrag ist bei einem anderen Team als Assistant, muss dieses Team gefragt werden, ob er ein Interview durchführen darf. Und ich kann mir vorstellen, dass die Warriors sagen, nee, nicht bis zum Ende der Saison. Das heißt, es müsste einen Interimstrainer geben. Und da muss man in der Offseason gucken, ob dann halt Evan Gentry zur Verfügung stehen würde. Ja, ist auch gar keine Not, jetzt schon was zu ändern. Sie wollen jetzt sowieso Spiele verlieren, weil du, wie du gesagt hast, sie sind im Niemandsland, da wollen sie nicht sein, also dann doch lieber schlechter, weil die Playoffs werden es eh nicht. Also warum dann jetzt so einen Schnellschuss als Trainer finden und nicht im Sommer ganz in Ruhe gucken? Ein ehemaliger Spieler der Denver Nuggets, da haben sie sich auch ziemlich verschätzt. Sie haben damals Nene abgegeben, ist nach Washington gegangen für die Highlight Factory des Checked in a Fool, JaVale McGee. Checked in a Fool Hall of Fame. JaVale McGee ist ausverkauft worden aus seinem Vertrag, vielleicht zweierlei. Einerseits streiben sie es jetzt auf die Spitze, die 76ers, mit dem Ausverkauf eines noch recht jungen Centers, wenn natürlich auch, ich sag mal, im Kopf limitiert. Oder sagst du... Das war nett ausgedrückt. Oder sagst du, dass die sind nett, die geben ihm nochmal eine Chance und er kann richtig zu einem Contender und was reißen? Weder noch wahrscheinlich. Was reißen kann er sowieso nicht. Also das glaube ich einfach nicht. Ich glaube... Mentally challenged, könnte ich sagen. Mentally challenged, genau. Ich glaube, die Zeit, in der man gedacht hat, dass JaVale McGee tatsächlich ein talentierter Big Man mit einer hohen Ceiling ist, die ist vorbei. Und ich glaube, die 76ers wussten bei dem Trade schon, dass er kein Teil ihres Rebuilds wird. Sie haben mit Nerlens Noel und potenziell, wenn Embiid denn dann mal irgendwann anfängt, Basketball zu spielen, ja schon zwei große. auf die sie bauen können, beziehungsweise mit denen sie rebuilden wollen. Dazu kommt noch, dass in dem kommenden Draft mit Okafor und Towns zwei talentierte Center potenziell unter den ersten drei Picks landen werden, wo Philly wahrscheinlich auch wieder landen wird. Also gibt es keinen Grund, sich JaVale McGee noch ans Bein zu kletten. Nerlens Noel übrigens fast schon ein bisschen underrated, finde ich. Ordentlich. Sechster in Blocks in der Liga. Und geile Blocks dabei. 20. und in Top 20 in Steals. Also verteidigen kann er definitiv, auch wenn er noch eine Bohnenstange ist, aber man darf da auch nicht zu voreilig sein. Der Junge kann spielen und ich wünsche mir, dass er sich ein paar Jahre lang entwickeln kann und das wird er sicherlich in Philadelphia tun können, aber macht Spaß definitiv. Ich meine, sie haben einige Spieler, muss man jetzt vielleicht ein bisschen zurückrudern, dass auch Robert Covington, der aus der D-League kam, ein Dreier ballert und ein bisschen slashen kann. Einige Spieler machen schon Spaß. Ich meine, wenn sie jetzt noch oder nicht KJ McDaniels abgegeben hätten nach Houston, dann würden sie wahrscheinlich noch mehr Spaß machen. Ja, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass wir uns da keinen so richtigen Reim drauf machen können, aber Nerlens Noel, wenn er denn auch ein Offensivspieler entwickelt, dann wird er ein guter NBA-Spieler. Ja, zu Kenneth Reed, JaVale McGee möchte ich jetzt auch gar nicht so viel sagen, außer dass ich echt hoffe, dass er nicht zu Dallas kommt. Mal schauen, wo er landet. Wird sicherlich, also so ein Spieler wird immer einen Vertrag bekommen. Also die nächsten zwei Jahre wird er sicherlich noch in der Liga sein, glaube ich, aber wirklich mit limitierter Ceiling. Wenn du über 7 Fuß bist und Schüsse blocken kannst, so blöd wie er auch nun mal ist, dann wirst du irgendwo immer wieder auftauchen, das glaube ich auch. Kommen wir zu was Wichtigerem, nämlich unseren Zuhörern, euch. Ihr habt uns ein paar Fragen geschickt und die würden wir ganz gerne zum Großteil, was so das allgemeine Geschehen in der Liga betrifft, jetzt schon mal behandeln. Christian hier hat per Facebook gefragt, ob wir mal unsere Einschätzung zu den Trades an der Trade-Deadline geben könnten, welche Spieler haben eingeschlagen, welche nicht. Daran anschließend würden wir nämlich direkt auch ganz gerne die Frage von Patrick Wilfert knüpfen, der auch per Facebook gefragt hat, was eigentlich mit Milwaukee los ist. Seit der All-Star-Break haben die einiges an, Körnern liegen lassen. Sollen wir beide Fragen einfach mal verbinden und sagen, das passt ja gut zusammen. Was hat Michael Carter-Williams mit Milwaukee angestellt? Und da schlagen wir auch direkt wieder den Bogen zu Philadelphia, mein lieber Mann. Seitdem Milwaukee und das war ja der größte Trade des Teams an der Trade-Deadline, Brandon Knight abgegeben hat, läuft es nicht mehr so richtig. Das Shooting, und ich glaube, das hatte der Patrick in seinem Kommentar selber schon erwähnt, ist unter 40% gefallen in den letzten Spielen. Wir haben das an der Trade-Deadline schon so ein bisschen mal mit einem Fragezeichen damals versehen, dass du jetzt mit Michael Carter-Williams und Giannis zwei Spieler hast, die potenziell auch im Backcourt spielen, die nicht schießen können. Das heißt, das Team braucht die an der Dreierlinie nicht mehr zu verteidigen. Das sah bei Brandon Knight noch ganz anders aus. Dazu, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber du hattest das eben mal angemerkt, ist OJ Mayo fast aus der Rotation komplett verschwunden, was vorher auch nicht der Fall war. Ich habe ihn in London zum Beispiel gesehen, wo er ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat gegen die Knicks. Also auf jeden Fall ist er einer, der von draußen treffen kann. Und die letzten Spiele, ich glaube 5-5 ist der Rekord aus den letzten 10 Spielen. Und da sie ja durchaus, und wir haben das ja gerade mit Chicago gesehen, immer noch so ein bisschen an den vorderen Plätzen der Eastern Conference hätten schnuppern können, hat das Team diesen Trade jetzt in den ersten zwei Wochen nicht so richtig verkraftet, beziehungsweise das Spielsystem von Jason Kidd ist da nicht so aufgegangen. Muss man mal sehen, ob Milwaukee nicht gesagt hat, okay, das nehmen wir jetzt erstmal in Kauf, so eine Eingewöhnungsphase, weil wir viel von Michael Carter-Williams halten. Da kann man geteilter Meinung sein. Aber das Shooting und das Scoring, was Brandon Knight gebracht hat, das fehlt ihnen jetzt schon. Wenn man natürlich seinen Floor General und absoluten Wurfgestalter in Brandon Knight dann abkippt, muss sich das Team natürlich erstmal finden. Ja. Da muss es, was die Ballbewegung betrifft, ein bisschen neue Arrangements geben. Es wird erstmal geklärt, wer so der Shot Creator sozusagen ist. Und das hat man auch gesehen, dass Michael Carter-Williams da zu Recht von Jason Kidd ein bisschen langsamer an die Rolle reingeführt wird. Dafür haben sie auch noch Zeit, denn wie du schon sagst, Milwaukee steht ein bisschen im Niemandsland in den Playoff. Was die Playoffs betrifft im Osten, sind nämlich 5,5 Spiele vor dem nächsten Konkurrenten von Miami, aber auch 5 Spiele hinter den Homecourt-Advantage-Plätzen, sprich Platz 4. insofern haben sie noch Zeit, ist jetzt kein Grund zur Panik, aber ein Problem ist sicherlich, dass sie nicht mehr genauso spielen können wie vorher, dass du mehrere Leute hast, die nicht nur slashen, sondern auch schießen können, und ihnen fehlt im Prinzip so ein richtiger Stretch-Vierer. Sie haben zwar jemand mit Ilyasova, der das eigentlich verkörpert, aber der ist jetzt auch nicht so, hat sich nicht herausgebildet als Go-To-Guy. Da wird teilweise experimentiert mit Smallball, mit Jared Dudley auf der 4 oder Chris Middleton oder dann eben John Hansen oder halt Ilyasova. Da muss ich dann im Prinzip noch die Rotation finden. Ich denke, dass Ilyasova da von der Spielanlage eigentlich der logische und beste Fit wäre. Ja, und Jared Dudley, solche Spieler. Jared Dudley zum Beispiel hat für mich ein bisschen in der Anfangsphase der Saison overachieved. Er ist ein Rollenspieler, aber mehr auch nicht. Deswegen sollte man ihm vielleicht auch nicht zu viel Verantwortung geben. Du hast es gerade gesagt, Brandon Knight hat natürlich auch immer den Ball gebracht. Und das musst du jetzt erstmal wieder ändern. Wer fängt an, die Screens zu setzen? Mit welchem Play fängst du an? Das war alles eingespielt über die ersten 45 Spiele, und das muss jetzt halt alles anders laufen. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz normal, dass man dann erstmal so einen durchschnittlichen Run wie 5-5 hinlegt. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob wir dann noch kurz Phoenix besprechen. Ja, und OKC vielleicht ein, zwei Sätze, da funktioniert es ja ganz gut. Das stimmt, Enes Kanter und DJ Augustin, gerade DJ Augustin in der Abwesenheit von Russell Westbrook, der sich jetzt verletzt hatte, hat mal wieder gezeigt, dass er sehr gut die Lücke füllen kann, wenn der Starter auf der 1 verletzt ist. Sehr gutes Spiel abgeliefert. Enes Kanter hat Double-Double produziert, wie, weiß ich nicht, der Mac ist an der Heinrich-Heine-Allee in der Altstadt bei uns, Burger nachts. Insofern sieht das sehr gut aus, durchaus. Kyle Singler hat teilweise auch gestartet oder startet derzeit, weil Kevin Durant natürlich noch verletzt ist. Genau. Und insofern kann man schon sagen, dass da genau das sich beweitet hat, was man sich erhofft hat von den Verstärkungen, dass sie diese Lücken füllen und eventuell dann sich jetzt schon mal positionieren, mit der Spielzeit in den Playoffs ein bisschen was zu zeigen. Ich mag den DJ Augustin-Trade total, weil ich glaube, er ist vielleicht nicht der talentiertere Spieler als Reggie Jackson, aber er passt besser da rein, weil Reggie Jackson nicht unbedingt ein guter Distanzwerfer ist, eher zum Korb zieht oder sich den Schuss aus der Mitteldistanz sucht. Das macht aber Russell Westbrook schon besser als jeder andere im Team. Insofern hast du dann mit DJ Augustin jemanden, der auch mit der Rolle völlig zufrieden ist, draußen zu warten, und er knallt die offenen Dreier halt rein. Das funktioniert im Moment super. Und mit Enes Kanter haben sie ja genau den gebraucht. Jetzt auch mit der Verletzung von Steven Adams vor 2 Wochen. Einer, der die Drecksarbeit macht, der unterm Korb ein paar Offensiv-Rebounds holt. Und das macht er wunderbar. Also das scheint ganz gut zu funktionieren. Ich glaube, Miami besprechen wir dann vielleicht kommende Woche im Hinblick darauf, dass wir noch einiges besprechen wollen heute und einiges noch abhandeln. Zu Phoenix werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen in der Sektion Who's Hot, Who's Not. Da könnt ihr euch schon mal denken, wo Phoenix dann untergebracht wird. Eine Frage noch, was denkst du, und das ist die Frage von Marcel Burgundy, dazu, dass, wenn ein Spieler getradet wird, die Bird-Rechte mit verschifft werden. Vielleicht für euch nochmal kurz. Ich hoffe, dass ich das jetzt in aller Kürze vernünftig erklären kann. Die Bird-Rights, eine Regel, die nach Larry Bird, Larry Legend benannt ist, soll verhindern, dass sehr gute Spieler dann in der Free Agency im Zweifel immer in die großen Märkte ziehen und die kleineren Teams verlassen. Dadurch hat das Team, das dann die Bird-Rechte besitzt, oder falls es die Bird-Rechte besitzt, wenn ein Spieler da länger gespielt hat, ein 5. Jahr zum Beispiel bieten kann oder ein bisschen mehr Geld. Deshalb die Frage, macht das Sinn, dass, wenn ein Spieler verschifft wird und dann eigentlich dort noch gar nicht gespielt hat, dann dass das Team dieses Privileg schon innehat? Ich glaube, der Marcel hatte das in seiner Frage schon ganz gut analysiert. Es ist ja auch so, dass das so ein bisschen die Teams schützen soll, die einen talentierten jungen Spieler gedraftet haben, dass der nicht sofort weggeht, sondern dass die dem jungen Spieler dann das 5. Jahr mehr geben können und quasi Belohnung dafür, dass sie ihn ausgebildet haben, sozusagen. Das macht natürlich bei so einem Trade wie jetzt bei Miami mit Goran Dragic zum Beispiel keinen Sinn, weil sie ihn weder ausgebildet haben noch gedraftet haben. Sie haben aber trotzdem durch die Trade-Deadline die Bird-Rechte gekriegt. Das ist im Prinzip nur nochmal eine Versicherung für das Team, die gesagt haben, wir sind bereit, obwohl er nur 25 Spiele vielleicht für uns macht, 2 Draftpicks abzugeben und das Risiko tragen, dass er im Sommer wieder gehen kann. Wir sind bereit, das alles abzugeben, nur wenn ihr uns die Versicherung gebt, dass wir das einzige Team sind, was ihm das 5. Jahr ermöglichen könnte in seinem Vertrag, also so ein bisschen doppelter Boden. Du hattest das gerade in unserer Vorbesprechung schon ganz richtig gesagt, das ist natürlich auch ganz clever von der NBA, so eine Regel, damit es halt mehr Trades gibt, weil die Teams eben, sage ich mal, bereiter sind zu traden, weil sie ja diese Versicherung haben. Roll the dice. Genau. Aber so richtig Sinn macht das bei solchen Trades jetzt nicht unbedingt, weil theoretisch, wir haben das zum Beispiel bei Dwight Howard gesehen, es muss nicht immer so sein, dass der Spieler dann auch sagt, okay, ich nehme immer das fünfte Jahr und diese Garantie werde ich niemals fallen lassen, sondern kann trotzdem in einen anderen Markt wechseln. Aber ich glaube, es ist eher sinnvoll für junge Spieler und für Teams aus kleineren Märkten. Passt jetzt bei zum Beispiel Dragic und Miami beides nicht, aber so eine Geschichte wie OKC mit Kevin Durant oder so, da wird es vielleicht passen. Es ist auch nur konsistent mit dem Reglement, das bisher in place ist. Weil du hast ja die Möglichkeit, wenn ein Rookie-Vertrag ausläuft, restricted Free Agent von deinem Team, für das du bisher gespielt hast und von dem du gedraftet worden bist, auch gehalten zu werden für mindestens denselben Preis, der von anderen Teams geboten wird. Und das ist so ein bisschen dieselbe Regel, nur halt für Veteranen oder für ältere Spieler, die in die Free Agency gehen, dass man da eben als Team ein paar Vorteile hat. Also ich störe mich ehrlich gesagt persönlich auch nicht daran und ich glaube, wir finden es auch ganz interessant, wenn dann ein bisschen mehr Bewegung in die Teams kommt. Wenn das dazu führt, dass es immer so eine Trade-Deadline gibt wie jetzt vor 2 Wochen, dann bin ich damit okay. Gut, bevor wir zu Who's Hot, Who's Not kommen, noch 2 Sachen. Zum einen wurde gefragt, was wir vom Rondo-Trade halten. Da hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon ein bisschen was zu gesagt. Insofern halten wir uns jetzt ein bisschen bedeckter, werden das aber trotzdem noch analysieren. Also danke Marc Sass für die Frage. Vielleicht als Hintergrund, Monta Ellis hat vor kurzem oder ich glaube heute verlauten lassen, jetzt nicht ganz offiziell und spruchreif, aber schon so ein kleiner Leak sozusagen, dass er aus seinem Vertrag aussteigen wird. Sprich, er wird Free Agent und Dallas wird ihn dementsprechend bezahlen müssen. Und ich als Dallas-Fan glaube auch, dass sie das machen werden. Er ist ein Spieler, der extrem wenig Spiele verpasst, verletzungsbedingt. Passt enorm gut in das Spielsystem. Ist, glaube ich, auch so ein Liebling von Coach Carlisle geworden, weil er es geschafft hat, ihn spielerisch umzudrehen. Wenn man jetzt auf Rondo schaut, hast du ein Zitat von Carlisle, das ein bisschen aufhorchen lässt. Carlisle hat in dieser Woche im Zuge dieser kleinen Querelen, die sie beide miteinander hatten, also es ging ja um dieses Timeout, wo Carlisle ein Play gecallt hat, Rondo hat was anderes laufen lassen, Carlisle war unzufrieden, hat ihn rausgeholt, es gab ein bisschen Beef, Rondo wurde ein Spiel gesperrt. So, dann wurde Carlisle danach nochmal interviewt und hat gefragt, naja, wie ist denn jetzt so das Verhältnis zwischen euch beiden? Dann hat er gesagt, diesen Stint, also frei übersetzt dieses Gastspiel, was Rondo hier in Dallas hat, müssen wir versuchen, so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Das gibt natürlich viel Raum für Interpretation. Ich würde das jetzt so interpretieren, dass Carlisle sich A, nicht der größte Fan von Rajon Rondo ist und B, dass er sich bewusst ist, dass Dallas ihn nicht mit aller Macht halten wird im Sommer. Und auch vielleicht kein großes Problem damit hätte, ihn ziehen zu lassen, beziehungsweise wenn dann so ein Angebot aus LA oder wie auch immer kommt mit viel Geld, dass Dallas dann sagt, naja gut, dann investieren wir das Geld lieber in Monta Ellis, wie du gerade gesagt hast, den wir hier selber aufgebaut haben und dann soll Rondo halt wieder ziehen gelassen werden. Ich glaube nicht, dass das so eine ganz glückliche Ehe geworden ist. Rondo ist ein sehr eigensinniger Spieler, beziehungsweise auch immer so ein bisschen als Diva verschrien, der den Ball braucht und wenn er created, dann ist er teilweise wirklich großartig, das muss man sagen. Wenn er Teil eines Systems ist, in dem er nur eine Rolle spielt und nicht die Rolle spielt, dann wird es schwer für ihn mit seinen Fähigkeiten, die ja teilweise auch sehr limitiert sind, wenn man mal darüber nachdenkt, dass er keine Freiwürfe oder Dreier schießen kann, dann wird es schwer so zu scheinen in dem Team und das ist ihm bisher in Dallas nur in sporadischen Abschnitten gelungen und das hat Carlisle natürlich auch gesehen und deswegen wird er, ich glaube nicht, dass Rondo Dallas viel Geld wert sein wird im Sommer. Das ist vereinfacht gesagt genauso wie wenn du ein Kind hast, was mit einem Baukasten spielt und du hast diesen Pin, der quadratisch ist und der muss eigentlich in das quadratische Loch oder in die quadratische Öffnung. Das Kind will ihn aber unbedingt in die kreisrunde Öffnung pressen. Und dann wird das Kind irgendwann so wütend. Weil es total gut ist mit diesen kreisrunden Öffnungen und nur die kann. Und du hackst da drauf. Und die Frage ist dann aber, das Kind wird wahnsinnig, ja, will das aber unbedingt reinbekommen, obwohl es weiß, dass es eigentlich nicht passt. Und die Frage ist dann, machst du das quadratische rund, damit es passt, oder schneidest du das runde Loch quadratisch? Und das ist nämlich genau die Frage, die sich jetzt bei Rondo stellt. Stellst du das Spielsystem um, und gibst Rondo mehr den Ball, weil du weißt, er wird gut darin sein, er braucht den Ball, um wirklich seine Qualitäten perfekt ausleben zu können auf dem Feld. Oder aber du sagst, nee, der muss in das System passen. Wir spielen weiter den Systembasketball und du hast so Deadlines dann, wie, obwohl Dallas dann gewonnen hat, wie letztes Spiel, wo dann irgendwie Rondo zwar 18 oder 19 Punkte macht, damit Topscorer ist, 20 hat er gemacht, 9 von 14 oder 15, aber nur 4 Assists. Das heißt, er hat kaum den Ball und wirft irgendwie Midrange-Jumper. Ich als Dallas-Fan hab mir ehrlich gesagt noch nicht tendiere zu keiner der beiden Seiten bisher. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht. Ich verstecke mich da hinter diesem, warten wir bis zu den Playoffs und gucken, ob sich Rondo zum grünen Hulk wird. Ich sag mal, es war riskant, es war von vornherein klar. Es wird jetzt auch nochmal gesagt, dass Rick Carlisle wohl eigentlich den Trade wehtun wollte, also nicht einverstanden war, dass sich da Donnie Nelson, der GM, durchgesetzt hat. Ich glaube, es war trotzdem ein Gamble, der es wert war. Man wird sehen, was für ein Erfolg in den Playoffs möglich ist. Und daran muss es gemessen werden. Ich glaube, es steht und fällt in den Playoffs, um den Wert von Rondo zu erkennen, gar nicht so sehr mit der Offense. Wenn Rondo tatsächlich es schafft, ein Steph Curry, Damian Lillard, Tony Parker und wen auch immer von den Point Russell Westbrook im Westen halbwegs zu verteidigen, und er kann ja durchaus verteidigen, das haben wir in den Jahren in Boston gesehen, alleine dann hätte es sich schon gelohnt, weil da hätte Dallas sonst niemanden, der das machen könnte. Was das offensive Spielsystem angeht, würde ich eher, okay, du bist da noch ein bisschen 50-50, ich würde eher sagen, Carlisle ist für mich einer der Top 3 Coaches in der Liga, Dirk ist für mich einer der intelligentesten Spieler der Liga, insofern würde ich nicht mein Spielsystem auf jemanden umkrempeln, was mich in den letzten Jahren erfolgreich gemacht hat, der weder von draußen schießen kann, noch zum Korb ziehen kann, noch Freiwürfe trifft. Fände ich ein bisschen zu viel Umstellung und so weit ist es jetzt auch nicht mehr in den Playoffs, dass man da so eine gewisse Routine für die anderen reinbringen könnte. Insofern, ich hoffe für Dallas, dass Rondo in den Playoffs richtig Bock hat, sich zu zeigen, weil er unbedingt einen großen Vertrag im Sommer wo auch immer unterschreiben will und das daran resultiert, dass er sich richtig schöne Fights mit den gegnerischen Point Guards liefert und dass er vielleicht für die 4, 5, 6 Wochen, wie lange Dallas auch immer in den Playoffs ist, seine Faust in der Tasche ballen kann und nicht wieder zur Diva wird und sich einfach unterordnet. Ja, sehr gut. Kann ich definitiv so unterschreiben. Man muss natürlich bedenken, dass derzeit die beiden Chandlers, Tyson und Chandler Parsons, fehlen. Das zwei Spieler sind, die durchaus unter so einem Point Guard-Spiel wie von Rondo flourishen können und richtig aufblühen. Ich denke, das wird dann auch nochmal besser, wenn die beiden zurückkommen. Gerade ein Pick-and-Roll mit Tyson Chandler oder halt ein Alley-Oop-Anspiel oder dass du Chandler Parsons einen Durchstecker gibst, damit er slasht. Das wird dann wesentlich einfacher und man muss einfach gucken, wie es sich entwickelt, wie du schon sagst. Man muss hoffen. Bevor wir jetzt Who's Hot oder Who's Not machen, ich kündige es irgendwie immer an und dann kommt immer noch was dazwischen, das geht aber jetzt recht schnell. Wir hatten mal erzählt, dass wir Wetten gemacht haben zu Beginn der Saison und die jetzt nach und nach ein bisschen revisiten wollen. Und ich möchte gerne meine Wetten, die ich dir schmackhaft gemacht habe vor der Saison, zur Southeast Division vorstellen. Da spielt nämlich die Charlotte Hornets mit und das würde dann eben demnach passen. Zu Atlanta habe ich gesagt, dass Dennis Schröder dieses Jahr durchschnittlich unter 15 Minuten pro Spiel spielt. Spielt 18,7. Habe ich wohl unterschätzt, dass er sich richtig zu einem guten NBA-Spieler gemausert hat. Habe ich das angenommen? Ja. Da war ich wohl richtig clever. Also das wird sich nicht mehr groß verändern. Eher nach oben hin dann noch mit den 18,7 Minuten, die er jetzt spielt. Dennis Schröder spielt wirklich eine sehr, sehr gute Saison, hat sich etabliert als sehr guter Backup-Point Guard. Für mehr muss er noch ein bisschen konstant bleiben. Ich habe da im Hinterkopf so ein bisschen Angst, dass er denkt, er sei jetzt schon irgendwie starterreif. Da muss er sich noch entwickeln, aber ist natürlich sehr promising, was er da bisher gezeigt hat bei den Hawks. Zu den Wetten, ich gucke übrigens fast jedes Mal, wenn Chicago spielt und hoffe, dass Joakim Noah weniger als 3 Assists auflegt, damit er das und Melo nicht überholt, damit ich da meine Wette noch gewinne. Ja, also am Ende der Saison gibt es einen großen Wetten-Revisited-Pot und dann setzen wir uns am besten hier direkt mit einer Kiste Altbier hin und dann wird es immer witziger mit das der Länge des Pots. Bei Charlotte habe ich dir angeboten, dass die Hornets unter 1500 Dreier in der Saison werfen. Letztes Jahr waren sie bei 1471. Attempts. Das macht 17,9 pro Spiel. Als Hintergrund super wenig eigentlich. Ich habe mal geschaut, sie sind derzeit bei 1070 Dreiern in der Saison. Bei 24 übrigen Spielen, wenn man es hochrechnet, wären sie dann am Ende der Saison bei 1510, also über 1500 gerade. Oh, das wird ein enges Höschen. Hoffentlich wirft dann Mo Williams noch 10 Dreier pro Spiel. Ja, danach sieht es ja momentan aus. Meine Wette für Miami war, die hast du aber leider abgelehnt, dass das war aber eine großartige Wette. Die Jahresdurchschnittstemperatur in Miami höher ist als Boschs Point per Game Average. Letztes Jahr lag die Jahresdurchschnittstemperatur in Miami bei 23,4. Müssen wir mal gucken, wie es bisher dieses Jahr ist oder dieses Jahr sein wird dann, weil Chris Bosch hat, ist ja jetzt leider raus für die Saison, 21,1 Punkte gemacht. Aber ja, das wirst du aber gewinnen. In Miami wird es nicht übers Jahr gesehen kälter als 20 Grad oder was sein. Ja, leider habe ich mir notiert, dass du es abgelehnt hast. Insofern hast du, bist du da entronnen, mir ein Altbier zu bezahlen. Aber ich weiß noch, wie ich mich kaputt gelacht habe. Und die letzte Wette für die Southeast Division war, dass ich gesagt habe, Orakel, Orakel, ich bin der Trainerentlassungsfreak, es scheint, denn Coach Vaughn bei Orlando ist auch entlassen worden, nur ich habe dir leider gesagt, dass er als erstes in der Saison entlassen wird. Und dann kamen ja Vivek Ranadive und Peter Alessandro, Genies aus Sacramento, leider zuvor, die ihren Trainer gefeuert haben. Ja, insofern das zu den Wetten. Es bleibt spannend. Genau. Und kommen wir zu Who's Hot, Who's Not? Ja, endlich. Ja, ein paar Teams, die im Moment heiß sind. Eins, womit wir beide überhaupt nicht gerechnet haben. So klammheimlich hat sich Indiana wieder ins Playoff-Race im Osten rangekämpft. Hat so richtig keiner auf dem Zettel gehabt. Durch die ganzen Verletzungen, die wir auch über die ganze Saison immer schon besprochen haben. 8-2 aus den letzten 10 Spielen. Und jetzt ist es, glaube ich, nur noch ein oder ein halbes Spiel. Bis dann der Platz 8 oder Platz 7 sogar winken könnte. Das wäre schon interessant. Gerade eben vorher hast du noch gesagt, du willst die angespitzten Ellbogen von David West in den Playoffs gerne sehen. Wenn Roy Hibbert wieder zu sich selber findet von vor 2 Jahren und es schwebt ja immer noch so im Raum, dass vielleicht Paul George doch noch zurückkommen könnte, wäre es mit Sicherheit kein Contender, aber doch ein sehr unangenehmer Gegner, glaube ich. Ich erinnere mich, wie wir vor drei Wochen vor der All-Star-Break jedenfalls mal darüber gesprochen haben, wer denn Platz 8 dann holen wird. Brooklyn, Charlotte oder Detroit, glaube ich, haben wir mit reingenommen. Indiana hatten wir nicht so auf dem Schirm. Überhaupt nicht. Kommen jetzt aber natürlich groß raus, weil sie dieses Gen, dieses Gewinner-Gen, diese Ellbogen-Mentalität total verkörpern. Und ich habe es eben schon gesagt, wenn sie das wirklich schaffen sollten, muss meiner Ansicht nach Frank Vogel, der Coach der Pacers, Coach of the Year werden. Ja, also das kann man gar nicht hoch genug anrechnen, was er aus diesem teilweise Rumpfkader gemacht hat. Paul George, damit hat es ja angefangen, aber George Hill war Ewigkeiten verletzt. Du musst ständig den Kopf von Roy Hibbert tätscheln, damit er doch mal mehr als 3 Rebounds holt. Dann solche Leute wie Rodney Stuckey oder so, die neu ins Team integriert werden mussten. Da lief nur wirklich in der Offseason nicht alles rund. Und dennoch hat Coach Vogel immer gesagt, oder das ganze Team, auch um Larry Bird rum, der ganze Verein, nein, wir wollen nicht tanken, auch wenn unser Superstar ausgefallen ist. Wir wollen weiter gefährlich bleiben, wir wollen es in die Playoffs schaffen. Deswegen, nicht, dass ich da jetzt irgendwie Sympathien großartig für Indiana hätte, aber es wäre ihnen schon zu gönnen, wenn das auch mit Erfolg gekrönt werden würde, weil so hart gekämpft hat kaum ein Team in diesem Jahr. Ist immer fies, wenn ich jetzt ganz was anderes sage. Wer hat die hässlichen Haare? Chris Copeland oder DeMar DeCarroll? Chris Copeland. Ja? Der sieht aus wie ein Pferd. Der Mann, den sie Pferd nannten. Ja, Chris Copeland ist so mit, also Top 5 hässlichste Spieler in der Liga auf jeden Fall. Das ist schon richtig krass. Mir fällt ein, der sieht so ein bisschen aus, googelt mal Chris Copeland, wenn ihr nicht noch vielleicht so aus seinem Bundesliga kennt, wie ein Predator bei Alien vs. Predator. Ja, man, genau, weil diese Tentakeln, die da runter. Genau. Ja. Gut, der Made Carroll hat auch sau hässlich. Ja, der hat halt kaum mehr Haare auf dem Kopf und dann Dreadlocks und ein Zopf. Ist übrigens witzig, dass du das sagst. Am letzten Wochenende habe ich mit ein paar Kumpels, als wir in der Kneipe waren, das Spiel hässlichste Fußballer gespielt und so ein paar hässliche Fußballer rausgesucht. Das könnte man auch gut mit ein paar NBA-Spielern machen. Definitiv. Chris Copeland wäre auf jeden Fall Champions League. Who's not hot? In Memphis. 5-5. Ja. Ist jetzt nicht so richtig schlecht, aber ist auch nicht so richtig gut. Und gegen Utah haben sie zum Beispiel verloren, so völlig untypische Spiele. Anderthalb Spiele hast du dir aufgeschrieben, anderthalb Spiele noch vor Houston. eigentlich war es ja die ganze Saison so ein Two-Man-Game, Two-Man-Race in der Western Conference und auf einmal ganz langsam pirschen sich die anderen da auch ran. Wenn es richtig doof läuft, verliert Memphis noch den zweiten Platz und rutscht dann auf 3 oder 4 und dann wird es ja interessant, wenn dann San Antonio und OKC wieder zu Form finden und alle fit sind, dann möchtest du keinen von denen spielen, also das kann doch ein heißer Tanz werden. Ich würde jetzt nicht unbedingt die Alarmglocken schrillen lassen bei Memphis und sagen, naja gut, jetzt geht denen langsam die Luft aus, aber so ein Zwischenslump von 5-5 könnte dich am Ende doch recht viel kosten. Ja, und das muss jetzt auch eigentlich adressiert werden in Memphis, wie du schon sagst, um das jetzt mal aufzugreifen. Ich würde viel eher hoffen, auch aus Sicht von Memphis, dass sie gegen OKC spielen, weil sie gezeigt haben, dass sie Kevin Durant gut in den Griff bekommen können und Oklahoma City Thunder keine Antwort auf die großen Jungs haben von Memphis, während San Antonio so ein bisschen Angstgegner ist. Sie haben in den Playoffs jetzt schon einige Serien oder 2 Serien, glaube ich, in den letzten Jahren verloren gegen San Antonio, auch recht deutlich. Insofern muss man da ein bisschen drauf achten und das wäre schon echt doof, wenn sie sich noch überholen lassen würden. Also das wäre, finde ich, ein First-Round-Upset für Memphis wäre nach der Saison eine echte Katastrophe. Das muss man schon sagen. Da vielleicht noch einen Satz zu. Ich habe vorhin gelesen, dass Tony Allen ein Spiel suspendiert worden ist. Weshalb, weißt du das? Irgendwie irgendwas mit Calathes im Training, weiß ich nicht, keine Ahnung. Memphis ist ja gebissen. Doch ein, ja. Aufgegessen. Ja, ich weiß auch nicht, aber Tony Allen ist natürlich eigentlich, was ich an Memphis so mag, solche Sachen kommen da auch nicht raus. Das ist so ein ganz besonderer Verein. Tony Allen kann aber doch mal den ein oder anderen Pitbull-Moment haben und genau das brauchen sie dann auch in den Playoffs. Wie du gerade gesagt hast, so ein Tony Allen beziehungsweise Mike Conley, dann die großen Jungs, das ist eigentlich ein Playoff-Team. Tony Allen hat sich mal im Flieger mit O.J. Mayo geprügelt, als die beiden noch bei Memphis gespielt haben. O.J. Mayo ist aber eine Pfeife. Und die haben Karten gespielt und es ging um richtig viel Geld. Und das ist eine Sache, die, da würde ich echt gerne mal Mäuschen spielen und mal gucken. Es gab nämlich letztens über Twitter ein Foto von Harrison Barnes, ein Spieler von Golden State, der so mit Vines und Twitter und Instagram und so, gibt's ja jetzt sehr viele Möglichkeiten mal zu gucken, was so die Teams machen auf ihren Reisen. Und das war im Charterplane von den Warriors und das war ein Bild, wo David Lee auf dem Tisch eingepennt ist. Da sind Pokerchips und jede Menge Geld auf dem Tisch. Ich glaube, die spielen um richtig heftige Summen. Richtig heftige Summen. Und bei manchen Teams ist es verboten. Und nach diesem Incident mit den beiden von Memphis, mit O.J. Mayo und Tony Allen, dann haben sie verboten, dass gespielt wird auf den Flights. Wow. Also deshalb will sie vielleicht in den Playoffs auch niemand spielen, weil alle Angst haben vor Tony Allen und seinen Wahnsinn. Definitiv. Hätte ich auch. Ja. Verrückt. Phoenix mit 3-7 ist auch ziemlich im Slump. Wir haben letzte Woche eigentlich schon die Saison begraben für Phoenix. Mhm. Nicht, weil Phoenix uns nicht Spaß machen würde. Wir haben einige Spieler, die mir persönlich vor allem Spaß machen, auch mit Keith Morris oder die Morris-Zwillinge generell. Aber auch nochmal im Hinblick auf die Frage von unserem Hörer bei Facebook. Hat noch nicht so viel gebracht oder bringt nicht so viel bisher der Brandon Knight Trade, ne? Nee, überhaupt nicht. Und da rappelt es richtig im Karton. Im ganzen Verein, Jeff Hornacek hat unter der Woche gesagt, wir spielen wie ein Highschool-Team. Dann war sowieso schon Unruhe drin, wo Markieff Morris nichts Besseres zu tun hatte, als sich über die Fans zu beschweren, was natürlich dann in der Phase, wo es nicht läuft, nicht so richtig clever ist und gesagt hat, wir sind eins der Teams oder eins der wenigen Teams der Liga, die gar kein Homecourt-Advantage haben, weil unsere Fans so leise sind. Dazu der Brandon Knight Trade, der vielleicht dann, beziehungsweise Dragic Trade, wo ja vorher auch richtig viel Palaver im Verein war und der GM sich genötigt gefühlt hat zu sagen, nein, die beiden besten Spieler des Teams sind immer noch hier, was dann in einer 3-7 Stretch geendet ist. Läuft nicht alles rund bei Phoenix und wie du schon gesagt hast, so richtig bezahlt hat sich das mit Brandon Knight aktuell auch noch nicht. Ja. Also ist natürlich nicht so clever, sich dann so zu äußern, aus Sicht von Markieff Morris, wenn du dann so ein gegen die Fans schießt, wenn er das auch noch entschärfen wollte und sagt, ja, eigentlich sind unsere Fans ja richtig gut und in der ersten, zweiten, dritten und vierten Reihe wird auch richtig gecheert, aber anschließend kommen die Leute und gucken sich das nur an. Ich meine, man muss natürlich ganz ehrlich dazu sagen, dass einige Ligen, wir hatten ja in einem Pod vorher schon mal drüber gesprochen, die so richtig heiß sind, das hat man übrigens jetzt auch bei Boston. Boston geht super ab bei den Spielen, ja, die spielen irgendein ein verrücktes Scheißteam und der Garden explodiert. Und Isaiah Thomas hat einen richtigen Chip auf den Schultern, wie man so schön sagt. Und bei anderen in der Liga ist es halt einfach nur mal so, dass die Leute hinkommen, ihr Popcorn essen, ein paar Dunks sehen wollen und nach Hause dackeln. So. Und ja, ein bisschen unklug, sich dann so zu äußern. Vielleicht noch eine Sache zu Markieff Morris, beziehungsweise zu der Unruhe mit Dragic. Dragic hat auch ordentlich die Quittung dafür gekriegt, als Miami dann direkt in Phoenix gespielt hat, hat Markieff Morris ihm so eine Undertaker-Gedächtnis-Clothesline verpasst, als er zum Korbleger im Fastbreak gegangen ist. Der ist aber richtig, weil also dritte Reihe war das mit Sicherheit schon, wo er hingeflogen ist. Waren wahrscheinlich nicht so der, oder er war nicht so der beliebteste in der Kabine, nachdem er gesagt hat, ich will hier unbedingt weg, kann ich mir vorstellen. Ja, die geile Zeit beginnt. Alex Len, Hassan Whiteside gehen so ein bisschen entangled. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass dann nicht Alex Len, sondern Nene gestanden hätte in dem Moment, weil dann wäre Sibo. Hassan Whiteside gar nicht mehr bei NB2K drin gewesen, weil der wäre dann tot. Ja. Nene auch anscheinend hier gestern gegen Chicago irgendwie flagrant gegen Noah oder so. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich hab nur gelesen, dass ich habe von dem Beef da mitgekriegt und Noah hat gesagt, er hat sich danach, um runterzukühlen, ein Anti-Aggressions-Video angeguckt. Ja, gekifft. Ja, wahrscheinlich. Der alte Hippie. Aber da freue ich mich drauf in den Playoffs, wenn solche Charaktere wie Nene, Noah oder Sibo oder so oder David West, wie wir vorhin gesagt haben, wenn die so richtig Bock haben, dann wird's hässlich unterm Korb. Der Vollständigkeit halber noch die eine oder andere Verletzung. Russell Westbrook hatte sich verletzt, hat sich tatsächlich einen Knochen im Gesicht gebrochen, hörte sich aber härter an, als es war, hat sich sogar einer kleinen OP unterzogen, wird aber wohl diese Woche wieder spielen. Darren Collison, der Point Guard der Sacramento Kings, ist für 6 Wochen raus, hat sich operiert lassen, hatte Muskelprobleme. Und José Calderón ist natürlich auch für euch echt schade, für 2 Wochen. Ja. An der Achillessehne verletzt. Jetzt hatten wir so einen guten Run. Wäre krass, wenn das vielleicht irgendwie 4 Wochen werden würden. Ne? Da fehlt euch richtig einer auf der Point Guard Position. Das stimmt. Können wir uns nicht erlauben. Die Awards. entschuldigt unsere Ironie, aber es ist halt diese Saison, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Genau. Wo getankt wird und dann irgendwelche Verletzungen auf einmal auftauchen. Ich meine, klar, die Spieler nutzen das dann auch, um ein bisschen gesünder zu werden. Eine kurze Sache noch, ich habe gerade gelesen, Ray Allen kommt nicht zurück. Haben wir ein paar Mal drüber spekuliert. Retired? Nicht retired. Er hat gesagt, er spielt diese Saison nicht mehr, kann sich aber vielleicht vorstellen, nächste Saison wieder zu kommen. Mhm. Naja, gut. Peinlich. kommen wir zu den Awards. Ja, ne? Fangen wir an mit dem Freak of the Week, eingeläutet wie immer durch das Intro. Ich habe einen, jetzt habe ich das Handy nicht ausgemacht. Ich habe einen, den wir bisher noch nicht auf der Liste hatten. Und zwar der von dem Trade, den wir eben besprochen haben, profitiert hat. Rudy Gobert. Buh. Und zwar im Grunde fast nur durch ein Spiel, aber das hat mich so geflasht. Gegen die beiden Twin Towers aus Memphis hat er gestern 15 Punkte und 24 Rebounds geholt. Wer hat schon mal alleine 24 Rebounds gegen Sibo und Marc Gasol geholt. Das war aber nicht das Einzige, was er in dieser Woche gemacht hat. Ein Drache. Er hat 6 Blocks gegen Denver ausgeteilt und wieder ein Double-Double gegen die Bucks. Es gab vielleicht ein paar Spieler in dieser Woche, die statistisch besser waren als Rudy Gobert, aber mir macht der Spaß. Und zwar deswegen, weil wir beide schon während der Basketball-WM gesagt haben, naja, das könnte einer werden, aber da hieß es immer Kenneth Faried und die Spielweise von Rudy Gobert ist vielleicht nicht so spektakulär, aber es zeigt sich, dass die Spielweise von Rudy Gobert dann eben in 24 Rebounds gegen Memphis endet und die von Kenneth Faried in der Trainerentlassung. Mein Freak of the Week ist Chris Paul. Ich habe letztes Mal mich ein bisschen lustig gemacht, beziehungsweise gesagt, dass ich nicht die größten Sympathien gegenüber habe, aber gleichzeitig bin ich natürlich Basketball-Fan und hoffe auch ein bisschen was von dem Sport zu verstehen und weiß dann natürlich auch, dass Chris Paul einer der Besten in der Liga ist und das hat er jetzt in Abwesenheit von Blake Griffin absolut zementiert und gezeigt, hat knapp 24 Punkte aufgelegt, 4 Boards, 13,3 Assists zu 1,3 Turnovers. Das ist ein Assist zu Turnover-Ratio von 10. Das ist unfassbar. Also klar, sind nur 4 Spiele. Hat dabei 55% aus dem Feld geworfen. Ich habe jetzt noch ein paar andere. Und Klatsch wie Sau, muss man sagen. Ja, ne? Ich habe noch ein paar übergreifende Stats mir aufgeschrieben, was so ein bisschen in diese Advanced Analytics geht. Winshares von 11,11. Das heißt, im Durchschnitt bringt er den Clippers, seinem Team, 11,11 Siege mehr, als wenn er nicht dort spielen würde. Ist sehr, sehr gut. Ein Player Efficiency Rating von 25,1. Man sagt, 15 ist der Durchschnitt. 20 sind richtig, richtig gute Spieler und ab 25 ist so die Creme de la Creme der ganzen Liga. Und er hat 25,1 auf die ganze Saison. Und eins, ein Net-Rating, das ist eine Sache, das ist die Differenz von einem Offensive-Rating und dem Defensive-Rating. Mhm. Das kennt man von den Teams, da wird dann auf 100 Ballbesitze hochgerechnet, wie viele Punkte die sozusagen erzielen. Bei den Spielern ist das genau ähnlich, da rechnest du bei dem Spieler, wie viel er kreiert oder das Team macht, wenn er auf dem Feld steht und analog dann, welche sie bekommen, wenn er auch auf dem Feld steht, ist dann das Defensive-Rating. Und die Differenz von den beiden sagt dann sozusagen, wie effizient oder was für einen Unterschied der Spieler macht. Und das ist bei ihm bei 19. Es gibt nur einen Spieler in der Liga, der ein besseres Netrating hat als er, und das ist Anthony Davis. Und da sieht man einfach, wie viel besser er das Team macht, für das er spielt. Ja, ich finde es bei Chris Paul total interessant, dass es letztes Jahr genau umgedreht war. Chris Paul hat gefehlt und Blake Griffin hat das Team an sich gerissen, auf seinen Schultern getragen. Gebe ich dir völlig recht, völlig verdienter Freak of the Week und auch noch mehr als Rudy Gobert, bei dem ich mich einfach von dieser Leistung gegen Memphis habe hinreißen lassen. Aber vielleicht darf man auch im Zuge der Clippers, wo sie jetzt wieder besser zu sich gefunden haben, DeAndre Jordan nicht ganz vergessen, der so ziemlich alles pflückt, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist an Rebounds. Das ist sicher auch noch zu erwähnen. Gibt aber auch ein paar Spieler, wie jede Woche, die es nicht so gut auf die Reihe gekriegt haben, und die werden eingeläutet mit dem Zong oder auch nicht. Dö-dö. Nein. Dö-dö. So. Der Zong. Fang du doch mal an, denn ich würde dir gleich zu meinem Zong bzw. Stinker der Woche noch eine Frage stellen wollen zu seinem Team direkt. Gut, weil bei mir geht das schnell. Das ist Randy Whitman, der Coach der Washington Wizards. Ja, dann passt's, kriegt ja definitiv den Stinker. Seine Statistiken habe ich mir nicht aufgeschrieben. Er stand nicht wirklich viel auf dem Feld, aber hat trotzdem viel falsch gemacht. Wenig geworfen, die Woche. Hat die falschen Entscheidungen getroffen irgendwie. Randy Whitman, der Coach der Wizards, ist mein Stinker der Woche, weil ich einfach denke, dass wenn du ein Team hast mit John Wall als Point Guard, muss dein Team besser spielen. Und ist egal, dass dein Kader vielleicht dünn ist und Bradley Beal nicht in Fahrt kommt, aber dann muss die Offense besser laufen und dann darfst du nicht immer nur 90 Punkte machen. Ja, das passt ja richtig gut, denn mein Stinker der Woche ist John Wall. Ah. Okay. 2 von 10 gegen Minnesota, 7 von 26 gegen Philadelphia, 8 von 20 gegen Chicago, alle Spiele verloren. Jetzt hast du gerade schon den Trainer in die Waagschale geworfen und wir haben gerade über bei den Teams, die so kalt sind in der letzten Woche, Washington so ein bisschen ausgeklammert. Warum läuft es da so schlecht? Und warum lief es am Anfang der Saison so gut? Liegt das nur an Bradley Beal, dass er jetzt immer wiederkommt oder mal nicht wiederkommt? Liegt es daran, dass, vielleicht ein bisschen ketzerisch gefragt, John Wall so ein Team doch noch nicht alleine tragen kann? Oder liegt es an dem Supporting Cast, der vielleicht nicht so gut ist wie vorher gedacht? Was würdest du meinen? Ja, ich glaube weniger, dass es an John Wall liegt. Also ich finde, dass er dieses Jahr mit seinen Leistungen sowohl als auch neben dem Platz gezeigt hat, dass er ein Franchise-Spieler ist. Ich bin recht beeindruckt, wie er sich so handelt, dass er auch medial die Verantwortung auf seinen Schultern weiß und die auch sehr gerne nimmt, obwohl er eigentlich Leute hat, auf deren Schultern er es verteilen könnte, in Paul Pierce, Nene, das sind alles erfahrene Leute, und ich finde, dass es ein bisschen an diesen Spielern liegt, gerade die beiden, Paul Pierce und Nene, in dieser Zeit, wo das Team ein bisschen struggelt, halt besser zu spielen und weiß ich nicht, das Team am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Nene ist dafür bekannt, dass er so ein bisschen ein Fair-Weather-Spieler ist, der sich gerne mal seine Pausen gönnt und mehr als 13 und 6, ich meine, könnte schon mal drin sein für einen Spieler seines Talents. Du hast es, glaube ich, zu Beginn der Saison, als wir sie adoptiert hatten, erwähnt. Da war er on fire, hat vom High Post alles geregelt, quasi voll, die ganze Offense gelaufen über den Brasilianer. Das ist doch ein bisschen zu lethargisch und auch wenn häufiger bei Marcin Gortat irgendwie ein schönes Double-Double auf dem Statistikbogen steht, ist das nicht ganz so wertvoll, wenn man sich die Spiele anschaut von Washington. Insofern liegt es, glaube ich, nicht an Wall selber, der dann zu viel machen muss. Ja, Marcin Gortat ist so ein bisschen die Person, an der ich mich so reibe. Er hat, glaube ich, für 40 Millionen, glaube ich, wenn 60 für 4 Jahre einen Vertrag unterschrieben. Und ich finde, da kommt zu wenig bei rum. Ich finde eigentlich, dass Marcin Gortat die Rolle übernehmen sollte, die so ein Tyson Chandler in seiner Prime in Dallas übernimmt. Offensiv oder übernommen hat. Offensiv sehr limitiert, ein starker Rebounder, aber vor allem die Präsenz in der Mitte, wenn dann doch mal irgendein Guard durchslasht oder irgendwas im Low-Post passiert, dass er denn den Unterschied macht, denn den Körper, die Statur und auch das defensive Talent hat er. Und seitdem es angefangen hat, so ein bisschen vor der Trade-Deadline, dass es bei Washington nicht mehr läuft, ist es auch bei ihm überhaupt nicht mehr gelaufen. Klar, du hast gesagt, diese Double-Doubles holt er immer noch, aber er macht nicht so wirklich den Unterschied am Defensive End des Courts aus. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es dann, wenn man sich auf seinen defensiven Anker nicht mehr verlassen kann, auch im ganzen Team dann richtig schlecht läuft. Ja, kommen wir zum Spiel dieser Woche und Spiel letzter Woche. Spiel letzter Woche hatten wir eine kleine Wette abgeschlossen, wenn ich mich richtig erinnere. Yes! Du hast gewonnen. Cleveland gegen Golden State. Das hat Cleveland doch relativ deutlich für sich entschieden. Cleveland bzw. auch Golden State haben in dieser Woche 2 Top-Spiele, glaube ich, jeweils. Aber wir haben uns für Dallas in Portland entschieden, morgen Abend als Spiel dieser Woche, da das so ein kleiner Hinblick oder im Hinblick auf die Homecourt-Advantage im Westen doch recht interessant werden könnte. Bitte lass Damian Lillard nicht den Game-Winner werfen. Ja, das wäre vielleicht so ein Spiel, wo Rondo sich mal beweisen könnte und Damian Lillard richtig geil verteidigen könnte, wenn er Bock hat. Nein, hoffentlich nicht. Ich will, dass Dallas den Anschluss behält natürlich und wird spannend. In Rip City, in Portland ist es immer schwierig zu gewinnen, gerade wenn jetzt die beiden wichtigen Spieler fehlen, die Chandlers. Mal schauen, was daraus wird. Wir sind schon bei Minute 55 des Pods, insofern müssen wir uns ein bisschen beeilen. Die Charlotte Hornets sind nämlich adoptiert, sind derzeit 9. im Osten mit einem Rekord von 25-33. Gleich auf mit Brooklyn, die 8. sind, ist also durchaus einiges noch drin und ist definitiv von der Konstellation ein Team, das die Playoffs erreichen möchte. Und hatte 4 Spiele diese Woche. Ich weiß nicht, vielleicht gehen wir die ein bisschen fixer durch als sonst, um dann ein bisschen generell über das Team zu quatschen. Ja, denke ich auch. Zum ersten Spiel gegen die Bulls, ein Sieg 98-86, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist im Grunde war ein recht knappes Spiel. Ich habe mir auch die Condensed Version angeguckt. Erst im 4. Viertel hat sich's dann so richtig unterschieden. Charlotte ist mit 31-21 im 4. Viertel davongezogen, was dann schlussendlich zum Sieg gereicht hat. In der Abwesenheit von Kemba Walker, und da sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber, waren 4 Spieler, die mindestens 11 Punkte und 7 Rebounds aufgelegt haben. Also die Last der Spieler, die Scoring-Last sowohl als auch die Rebound-Last oder wie man es auch immer nennen mag, wird auf ein paar mehr Schultern verteilt. Insofern, das hat für ein dezimiertes Bulls-Team dann im 4. Viertel gereicht. Zweites Spiel verloren gegen Boston. Und das finde ich schon in der Analyse ein bisschen interessanter. 106-98. Boston hat 60 Punkte von der Bank gemacht, also die Bankspieler von Boston, Charlotte 14. Und das ist so ein Ding, was sich auch in den nächsten Spielen in Orlando und bei den Lakers durchzieht. Charlotte hat so gut wie gar kein Benchscoring. Und das ist in so Spielen, wenn dann die zweite Garde, man muss dazu sagen, Isaiah Thomas hat in Boston noch zur zweiten Garde da gehört, der dann mit Sicherheit ein besserer Scorer ist als alles, was Charlotte auf der Bank hat. Aber das hilft dann natürlich nicht weiter. Dazu kommt, dass Mo Williams sich 23 Schüsse genommen hat, beziehungsweise Big L dann im Zweifel nur 13. Die Verteilung finde ich nicht ganz optimal. Das kann ein Kemba Walker machen. Mo Williams spielt eine ganz gute Saison. Für mich der Overachiever der Saison, wenn du so willst. Aber 23 Schüsse kann er sich trotzdem nicht nehmen, finde ich zu viel. Ja, ich kann ja ein bisschen was Generelles sozusagen schon dazwischen einstreuen. Ja. Mo Williams war eine Wahnsinnsakquisition von Charlotte. Genau richtig. Riesen-Upgrade über Gary Neal, während Gary Neal wirklich eigentlich nur so ein bisschen der Spot-Up-Shooter ist. Hat Mo Williams ein super Paket. Average, glaube ich, fast ein Double-Double mit fast 20 und 10 jetzt die ersten 6 Spiele, seit er ein Hornet ist oder eine Hornisse. Ist wirklich sehr gut, weil genau das brauchen sie. Ihnen fehlen definitiv Shotmaker, gerade wenn jetzt Kemba Walker noch verletzt ist mit seiner Knieverletzung, dann tut ihnen das sehr gut, dass du hier und da ein paar leichte Punkte bekommst. Gerade wenn jetzt irgendwie mal Mo Williams ein bisschen heißer wird und ein paar Dreier einstreut. Insofern ist das natürlich gut. Der Negativpunkt, den hast du schon erwähnt, das ist ein Spieler, der bekannt dafür ist, auch gerne mal ein bisschen zu überdrehen. Und ist jetzt nicht unbedingt der Floor General, der sagt, jetzt hat Big L ist 5-mal hin und her gelaufen, ohne den Ball zu berühren, jetzt gebe ich den mal im Lowposten den Ball. Gerade weil das so ein großes Element ist vom Spiel der Bobcats, hat das in dem Fall nicht ganz so gut hingehauen. Hornets, du hast wieder Bobcats gesagt. Ja, ich würde das nächste Spiel gegen Orlando, was ich mir angeguckt habe, das war ein richtig zähes Spiel, fand ich jetzt persönlich. Hat nicht so richtig Spaß gemacht, 98-83 gewonnen. Dann auch damit schon fast abhaken, dass Mo Williams eigentlich wieder so den Alleinunterhalter gespielt hat mit 23 Punkten und 11 Assists. Und wenn man sich das letzte Spiel in der Woche anguckt, nämlich den knappen Sieg gegen die Lakers, dann wird relativ schnell klar, die Hornets sind, weil du gesagt hast, sie haben nicht viele Shotmaker, beziehungsweise ist es nicht ganz so clever, wenn Mo Williams sich so viele Schüsse nimmt. Dann sind sie richtig stark. 3 Spieler über 20 Punkte, Big L mit so einem Spiel, was man von ihm erwartet, 21 und 16 und insgesamt 30 Assists im ganzen Team. Und wenn sie dann ihr ganzes Team spielen lassen und das Scoring eben auch auf Michael Carter-Williams, Kid Gilchrist verteilt wird, beziehungsweise Big L und Mo Williams, dann wird es auch für andere Teams schwer, obwohl es jetzt natürlich die Lakers waren und man zu der Woche sagen muss, bis auf die Bulls, war jetzt auch kein so richtig schwerer Gegner dabei. Ich würde jetzt mal sagen, wenn du in die Playoffs willst, dann musst du eigentlich auch Boston, Orlando und die Lakers schlagen in dieser Woche. Ja, da tut sich Charlotte sehr schwer. Generell tut sich Charlotte sehr schwer, Spiele irgendwie früher zu entscheiden, weil sie dafür einfach offensiv nicht die Firepower haben. Und einer, den wir eigentlich identifiziert hatten vor der Saison, genau wie ihr wahrscheinlich auch, und das habt ihr auch gefragt teilweise, ist Lance Stephenson, der in dieser Woche keinmal über 10 Punkte gemacht hat. Ich meine, gegen die Bulls hat er 8 aufgelegt, immerhin bei 11 Versuchen, dann nur 5-mal geworfen gegen Boston mit 4 Punkten, dann 7-mal, 2 von 7 für 6 Punkte gegen Orlando und dann das letzte Spiel gestern gegen die Lakers, da hat er nur 2 Würfe genommen, nur 10 Minuten gespielt. Ist, glaube ich, echt ein klassischer Case von beleidigter Leberwurst. Ja, wann ist denn der Zeitpunkt erreicht, wo andere Teams vielleicht sagen, naja gut, das, was dieses Potenzial, was man ihm zugeschrieben hat, das hat er vielleicht doch nicht. Vielleicht ist er ja doch nur ein Rollenspieler und diese Playoff-Stretch in Indiana, die war sein Ceiling. Ich glaube nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, er hat richtig was drauf. Und ich meine, das sieht man sogar manchmal auch, wenn man ein Spiel von Charlotte sieht, dann, dass er sein Dribbling, seine Spielübersicht. So unorthodox. Ja, halt, ne? Aber ich finde, er ist einfach ein Spieler aus einer anderen Zeit. Er kommt sozusagen ein bisschen 5 bis 7 Jahre zu spät in die NBA, weil jetzt der Ball nicht in einem schwarzen Loch stecken bleiben darf. Du hast so viele Teams, die Ballbewegung als erstes Ziel ihrer Offense definieren und Stephenson ist einfach ein schwarzes Loch, das muss man so sagen. Er nimmt erstmal, geht erstmal raus, macht ein bisschen ISO-Play und teilt das mehr mit seinen Händen und legt dann los. Das kann er sehr gut, aber ja, ich weiß nicht, das schadet dem Team häufig. Ja, bei ihm sind mir 2 Sachen aufgefallen, wo du gerade gesagt hast, ISO-Play. In dieser Woche, wo ich mir ein paar Charlotte-Spiele angeguckt habe, ich sehe bei fast keinem Spieler so oft, dass er den Ball, bei LeBron sieht man es ab und zu, wenn er zum Korb ziehen will, dass er top of the key dribbelt hinter der Dreierlinie, 2 Schritte zurückgeht und das Play nochmal anfängt. Also, dass er wirklich guckt, naja, die Spielsituation hat mir nicht gefallen, ich opfer nochmal 5 bis 7 Isaiah Sekunden. Isaiah Thomas macht das ja. Ja, nochmal 5 bis 7 Sekunden. Und dann resultiert es meistens darin, dass er entweder selber schmeißt, den Ball zu Mo Williams abgibt, der sofort schmeißt oder der Ball in den Low Post geht zu Big L und dann bist du halt sehr berechenbar. Ja. Also ich glaube, wenn Kemba Walker fit gewesen wäre, dann wären sie wahrscheinlich schon fast sicher in den Playoffs, so auf Rang 6 oder 7, kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist ein Mysterium. Ich meine, allein über Stevenson könnte man wahrscheinlich einen halben Pott machen, was aus ihm wird. Ob sie ihn behalten, ob das gut ist oder nicht, dass er nicht getradet worden ist, finde ich sehr, sehr interessant. Wir sollten uns das mal vormerken, darüber definitiv nochmal zu sprechen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Aber es ist tatsächlich so, dass trotz dieser ganzen Isolation für Big L, der schon so super wichtig ist, weil er eben, auch wenn er eigentlich nie an der Freiwurflinie ist, absolutes Mysterium, ist so der Altmeister der Low-Post-Finesse, der Hakeem Olajuwon Light, dieser NBA ist wahrscheinlich der Big Man mit den besten Post-Moves. Der wirklich, weiß ich nicht, 20 Mal pro Spiel den Ball im Post bekommt und dann agiert. Und das macht das Spiel natürlich wahnsinnig langsam. Und da kommen wir jetzt vielleicht ein bisschen in die Analyse rein, dass Steve Clifford, der Coach von Charlotte, typischer Oldschool-Coach ist, der sehr viel Halbfeld-Basketball laufen lässt, der dadurch natürlich auch wenig Turnover bekommt oder fabriziert, der aber auch extrem Schwierigkeiten hat zu scoren. Vielleicht mal als Frage an dich oder auch an euch zu Hause, überlegt mal, wie häufig die Hornets in der regulären Spielzeit mehr als 105 Punkte aufgelegt haben. 105 Punkte ist natürlich ein Spiel, wo es läuft, aber das kann schon mal hier und da passieren. Wie viele Spiele? Sag einfach mal irgendeine Zahl. Also so wie du fragst, wird es wenig sein. Sag mal ein Spiel, was extrem oder wie viele extrem wenig. 105 Punkte, 50 Spiele haben sie gemacht, sagen wir mal 10? Drei. Nur drei mit mehr als 105 Punkten in regulärer Spielzeit. Sie hatten ein paar Overtime-Games, aber auch da haben sie in regulärer Spielzeit nicht mehr gehabt. Und daran sieht man, dass sie einfach extrem langsam spielen. Sie sind im Pace-Faktor, der auf dem 23. Platz der Liga nur 92,9 Ballbesitzer auf 48 Minuten gerechnet. Auch da die drittwenigsten Dreier. Und der beste Dreierschütze, jetzt mal von Mo Williams abgesehen, der hat ja erst ein paar Spiele gemacht, der beste Dreierschütze innerhalb der Rotation ist Marvin Williams mit 33,9%. Das ist bitter. Peinlich. Ja, das ist echt ganz schön bitter. Klar, die anderen, so jemand wie Mo Williams und auch Kemba Walker sind, was die Dreierlinie angeht, Volume-Shooter, aber wenn es läuft, dann läuft's. Ja, aber das kann natürlich nicht sein. So jemand wie Jarrett Henderson aber zum Beispiel spielt noch eine ganz gute Rolle. Allerdings kann man dann auch wieder sagen, naja gut, wenn er aber für dich das Scoring teilweise übernehmen muss, dann wird's eng. Ich glaube, ein User hatte eine Frage, ob sich das bemerkbar gemacht hat, dass Kid Gilchrist ein bisschen an seinem Schuss gearbeitet hat. Ist er immer noch so hässlich wie früher oder nicht? Ich glaube, nein, so hässlich wie früher ist er nicht mehr. Jetzt im letzten Spiel gegen die Lakers war es, glaube ich, hat er 18 Punkte aufgelegt, hat auch ganz ordentlich geschossen. Aber ich glaube, es ist noch immer noch zu früh zu sagen, ob er da tatsächlich effizienter geworden ist oder nicht, weil er auch so viel gefehlt hat. Er ist nicht so richtig in Tritt gekommen diese Saison. Ja, war eine beliebte Frage. Nico Beck und Tobias Ross haben das beide gefragt. Mark Price ist einer der Shooting-Legenden in der NBA, wurde extra engagiert von den Hornets als Shooting-Coach und hat den Wurf quasi in seine ganzen Bestandteile auseinandergebrochen. Ihr kennt das sicher als Freiplatzspieler oder auch wenn ihr im Verein spielt selbst, dass der Wurf nicht einfach irgendwie nur die Stelle der Arme ist, sondern das ist eine flüssige Bewegung. Die Knie, die Fußstellung, wie du abspringst, wie deine Ellbogen sind, wie dein Handgelenk abklappt, der Follow-Through. Und das ist alles komplett renoviert worden sozusagen. Vorher war es wirklich der hässlichste Wurf der Liga. Er hat so seitlich den Ellbogen gehabt und den Ball neben dem Kopf. Also ich weiß nicht, total abgehackte Bewegung. Es war gar kein Flow drin und nichts. Genau. Ist hochgesprungen und hat dann noch katapultiert. Und das sieht jetzt wesentlich runder aus. Es ist eine Bewegung. Man sieht, dass es eine runde Wurfbewegung ist. Wie erfolgreich das ist, ich meine, das sieht man zum Beispiel auch bei manchen schlechten Freiwurfschützen. Da sieht das rund aus, aber sie treffen nicht. Da braucht es ein bisschen Zeit. Aber diese Saison hat er aus der Mitteldistanz ganz passable Quoten, über 40%. Ich glaube, 42% wirft er aus der Mitteldistanz. Das ist gut und mehr muss er auch nicht unbedingt machen, weil er eben von seiner Energie, von seiner Athletik lebt und sehr interessanter Spieler. Ich glaube, es wird ein ganz interessanter, das ist so, sind so meine letzten 2 Cent zu Charlotte, ein ganz interessanter Sommer. Denn Big L ist Free Agent und ich glaube auch über Lance Stevenson ist nach dem ganzen, nach der ganzen Scharade diese Saison das letzte Wort noch nicht gesprochen. Um Kemba Walker wird natürlich weiter gebaut, das ist klar. Wenn man sich die Salary Cap Situation mal anguckt, haben sie 66 Millionen auf der Uhr für den Sommer 2015, 2016. Da ist aber Al Jefferson mit eingerechnet, mit 13 Millionen, die er matchen kann, beziehungsweise die das Team matchen kann. Und da sind auch die 9 Millionen ungefähr, wenn ich mich jetzt nicht vergucke, ja, von Lance Stevenson drin. Ich glaube, dass in Lance Stevenson das ein oder andere Telefonat nochmal geführt wird. Da es so ist, dass das nächste Jahr danach, 2016, 2017, genau eine Teamoption ist, was dieses Gamble vielleicht für andere Teams doch nochmal attraktiver machen könnte, weil sie sagen können, naja, wenn es jetzt in einem Probejahr 2015, 2016 nicht funktioniert, haben wir die Chance, ihn dann zu kicken. Ja, viel wird sich nicht verändern nächste Saison. Sie haben die meisten Spieler unter Vertrag, außer Al Jefferson steigt jetzt aus seinem Vertrag aus, hat eine Spieleroption, was ich nicht glaube, weil dann 2016 das große Geld winkt. Ja, und wenn dann nur, weil er jetzt zu einem Contender direkt möchte, nicht wegen der Kohle, weil mehr als 13 Millionen, glaube ich, wird er bei anderen Teams auch nicht kriegen. Ist ein bisschen schade, dass wir jetzt quasi ein bisschen hetzen müssen im Hinblick auf die Zeit, weil es ein sehr interessanter Ansatz ist von den Hornets, wie sie rebuilden. Das ist so dieser klassische Rebuild über den Draft. Sie haben insgesamt 5 eigene First-Rounder im Team. Kemba Walker, Kate Gilchrist, Cody Zeller, Noah Vonleh und PJ Hairston, die letzten beiden aus diesem Jahrgang. Mhm. Und bei Noah Vonleh kann man zum Beispiel überhaupt gar nichts sagen. Gar der nicht. Hat fast gar nicht gespielt und man muss natürlich auch immer vorsichtig sein, dann zu sagen, Bust. Also im Sinne von, da haben sie sich vergriffen bei dem Spieler. Sehr interessant, ob und wie er sich entwickelt, weil wenn sie Verstärkung brauchen, ist es auf dem Flügel, auf der Shooting-Forward-Position und vielleicht ein Stretch-Vierer, ein Power-Forward. Da brauchen sie einige Spieler und vor allem auch ein bisschen mehr Talent, während die Guard-Rotation eigentlich Kemba Walker, Lance jetzt in Klammern, Jared Henderson und PJ Hairston eigentlich ganz gut besetzt ist. Genau, Ausblick. Es werden 4 Partien gespielt. Die nächsten 4 Partien werden ein bisschen Ausblick geben, inwieweit wir hier Schwachsinn gefaselt haben oder nicht, weil es entscheidende Partien sein werden. Sie haben Brooklyn auswärts zu bestreiten, Toronto zu Hause, Detroit auswärts und Washington zu Hause. Ich weiß nicht, vielleicht sagst du einfach direkt zum Abschluss nochmal, wie die Partien ausgehen werden. Ja, also wenn sie in die Playoffs wollen, und das wollen sie, dann finde ich, solltest du gegen Brooklyn gewinnen. Toronto, weiß ich nicht, wäre vielleicht eine Niederlage, die man sich erlauben kann. Detroit, solltest du gewinnen, ist direkter Playoff-Kandidat oder beziehungsweise Wettbewerber. Ja, und Washington in der Form, wenn das in 3-4 Spielen immer noch so ist, solltest du auch schlagen. Also mit einem 3-1 im Bestfall könntest du da rausgehen, genau. Was dich im Rennen mit Indiana und Co. wieder auf den 8. Platz bringen könnte. Ja, ich wollte eigentlich noch was zu Basketballkarten erzählen, das hatte ich ja mal angekündigt. Stimmt. Wie da die aktuelle Situation ist im Anbetracht der Zeit, würde ich das auf nächste Woche verschieben oder vielleicht mal ein paar Sätze dazu auf der Website schreiben. Sag doch noch kurz, das sollten wir jede Woche eigentlich machen, Things That Make Me Smile, was hat dich zum Lachen gebracht? Darauf sollten wir nicht verzichten. Ja, 2 Sachen diesmal. Eine ist, ich finde es super interessant, wann man Stars mit Vornamen nennt und es hört sich nicht komisch an und wann man das macht und es hört sich total unrund an. Wenn ich dir zum Beispiel sage, Steph und Clay, weißt du sofort, wenn ich sage Rajon. Naja, stimmt. Nie sagt jemand Rajon. Oder wenn du sagst, Kyrie ist klar oder Ricky, Jeff, John und Mike, wen meint man da? Mike Conley, John Wall und Jeff Teague, obwohl die Spieler sich nicht unterscheiden, ist irgendwie, ich kann da keine Konstanz sehen drin. Ja, auch interessant, wie das Marketing das benutzt. King James in LeBron James oder King James in James Harden, wie es diese Woche vom Marketing der Houston Rockets gemacht worden ist. James Harden hat das direkt mit einem Tritt in die Weichteile von LeBron quittiert. Ja, schon interessant, das stimmt. Königliche Coronis. In die königlichen Coronis, ja. Und das zweite ist, ich liebe es, Eigenarten von Hallensprechern zu hören. Alle Dallas-Fans kennen, dass wenn Dirk einen Fadeaway-Jumper trifft, dann grölt tatsächlich der Hallensprecher einfach nur Dirk. Oder ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht die Ohren weggehauen, aber du aus dem Garden kennst das. Carmelo Anthony, wenn er sagt Carmelo Anthony. Oder wenn in Atlanta mal wieder einer von 30 Dreiern pro Spiel sitzt, dann sagt er nicht irgendwie three this, sondern for three. Und genau, mit dieser Gesangseinlage, denke ich, sind wir auch durch heute. Sehr schön. Stellt uns weiter Fragen. Wie jede Woche könnt ihr auch euch für nächste Woche ein Team aussuchen. Und wir hören uns nächsten Mittwoch in alter Frische. From Downtown. Reingehauen.